Maskendienst steht in der Luft. Lästig ist dir der trübe Druck, das bleiche Gewölk samtlich zu blitzenden Wetter, das fegt den Himmel mir hell. Thank you.